Abschnitt 2 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Vorbereitungen zur Reise. Der Tag war ein geschäftsreicher im Mahlhuberschen Hause, denn es galt, einen Menschen zur Reise herzurichten, der die Welt, wie diese von ihm nichts wusste, fast ganz vergessen hatte und von seinen Bequemlichkeiten, die er alle hinter sich lassen sollte, so unzertrennlich zu sein schien, dass sie ihm ebenso viele notwendige und fast unerlassliche Bedürfnisse geworden waren. Frau Dorothee, die 56-jährige Haushälterin, wollte sich aber fast noch weniger hineinfinden als ihr Herr. Sie schimpfte auf den Doktor, der, wenn er Ferien haben wollte, selber verreisen und nicht ihren armen Herrn in Wind und Wetter hinausschicken sollte, und weigerte sich im Anfange hartnäckig, auch nur einen Finger zu rühren, ihn in sein Unglück selber mit hineinstoßen zu helfen. Erst als sie sah, dass all ihr Protestieren erfolglos blieb, erklärte sie plötzlich, in dem Falle sei es ihre Pflicht, selber mitzufahren, den armen Herrn nicht ohne eine zuverlässige Stütze den Weltstürmen preiszugeben, und als auch das nicht angenommen wurde, wollte sie wenigstens einen Bedienten durchsetzen, den sie als unausweichbare Bedingung ihrer Einwilligung zu einem so tollkühnen, ungerechtfertigten Unternehmen stellte. Dieser Bediente war ein Vetter von ihr, den sie auch ohne weiteres bestellte, um gleich beim Packen hilfreiche Hand zu leisten. Aber selbst der Vetter fand keine Gnade vor des Kommerzienrats Augen. Herr Mahlhuber war nun einmal fest entschlossen, allein zu reisen und hatte dabei auch seine ganz besonderen Gründe. Sollte er sich einen Menschen aufhängen, der nachher jede Bewegung, die er da draußen gemacht, jede Ungeschicklichkeit in den fremden Sitten, und er war klug genug, solche zu fürchten, genau und ausführlich mit nach Gielsbach zurückbrachte und den Leuten in der Schenke Stoff zum Lachen und Maul aufreißen gab? Nein, er wollte sich still in einen Postwagen setzen und fahren. Wohin? Blieb sich gleich. Ja, wenn es unbemerkt geschehen konnte, vielleicht eine Zeit lang herüber und hinüber, von Station zu Station, um nur nicht zu weit fortzukommen. Doch das fand sich alles später, und er konnte darüber schalten und walten, wie es ihm gut dünkte, wenn er nur allein war. Auch inkognito wollte er reisen. Mahlhuber. Der Name ging schon, es gab verschiedene Mahlhuber, in Gielsbach sowohl wie in der Umgegend, aber den Kommerzienrat musste er verheimlichen. Schlechtweg Mahlhuber. Mit dem Ludwigskreuz jedoch, denn das durfte er nicht aus dem Knopfloch lassen, es hätte das als eine Missachtung angesehen werden können. Aber er trug es am Frack und den Oberrock darüber hin, so dass es wenigstens nicht unnötig auffiel. Eine Schwierigkeit zeigte sich aber doch noch. Der Kommerzienrat hatte Dorothees wie ihres Vetters Begleitung pariert, wie überhaupt in der ganzen Verhandlung eine sonst nicht so stark an ihm hervortretende Willensfestigkeit gezeigt. Eins aber trug die wackere und um ihren Herrn wirklich besorgte Wirtschafterin noch auf dem Herzen, auf dem sie bestand und gegen das Herr Mahlhuber vergebens ankämpfte. Dieser sollte nämlich seiner größeren Sicherheit wegen ein paar alte Pistolen, die bis jetzt friedlich, jeden Sonnabend sauber abgescheuert, über seinem Bette gehangen hatten, mit auf die Reise nehmen, etwaigen Gefahren und Abenteuern, die gar nicht ausbleiben könnten, zu begegnen. Und all sein Sträuben dagegen und ärgerlich werden half ihm nichts. Vergebens erklärte er Dorothee, dass er keinen Fuß vor die Tür setzen würde, sobald er die geringste Ahnung von einem in jetziger Art zu reisen ganz unmöglichen Abenteuer habe. Und Räuber gäbe es nicht mehr, dank der wohltuenden Menge von Gendarmen und Polizeidienern überall, wohin ein ruhiger Staatsbürger seine Bahn lenken möge. Wozu also sich mit einer höchst unbequemen Waffe schleppen, die, wenn nicht geladen, vollkommen nutzlos und beschwerlich, wenn aber geladen, sogar für den Träger selber gefährlich werden könnte? Dorothee gab nicht nach. Sie hatte erst kürzlich eine furchtbare Geschichte gelesen, dass ein Reisender durch einen rechtzeitigen Pistolenschuss sein eigenes Leben wie das seiner Reisegefährtin, eines jungen, unschuldigen Mädchens, gerettet habe und versicherte, sich alles gefallen lassen zu wollen, wenn der Herr Kommerzienrat nur eben in der einen Sache nachgeben würde. Beide kamen zuletzt zu einem Kompromiss, wonach sich der Kommerzienrat Mahlhuber erbot und verpflichtete, ein Pistol, das andere sollte unangefochten an der Wand hängen bleiben, ungeladen in die Tasche zu stecken und mitzunehmen. Er wollte es erst in den Koffer tun und Dorothee wollte es geladen haben. Zuletzt vereinigten sie sich zu der angegebenen Art und die Sache schien abgemacht. Wenn aber der Kommerzienrat die Sache solcher Art für erledigt hielt, hatte Dorothee doch eine andere Ansicht davon und nicht umsonst ihren Vetter bei der Hand, den geliebten Herrn, selbst gegen seinen Willen, mit jeder nötigen Vorsicht zu schützen und zu bewahren. Balthasar bekam mit 2,5 Silbergroschen eine ordentliche Ladung Pulver und Blei zu besorgen, das Pistol überliefert, und kehrte nach einer Viertelstunde etwa völlig befriedigt damit zurück. »Und? Hast du es wirklich ordentlich geladen, dass es auch losgeht, wenn das schlechte Gesindel den Wagen anhalten sollte?« sagte Dorothee und besah misstrauisch den Lauf der kleinen, blank polierten Waffe. »Es ist eine kleine Handvoll Pulver drin«, versicherte der Bursche, »und eine kleine Untertasse voll Schrot. Wer das auf den Pelz kriegt, kann sich gratulieren.« »Aber da oben ging immer noch etwas hinein«, sagte die Alte misstrauisch, den kurzen, nicht ganz gefüllten Lauf betrachtend, halb und halb mit dem Verdacht, dass der Vetter die 2,5 Silbergroschen nicht ganz verwandt haben könnte für die Ladung. »Wenn's zu weit nach vorn käme, sehe er's«, sagte der Vetter, und Dorothee begriff, dass er recht hätte. Das Pistol, ein altes Familienstück und noch mit Feuerschloss, wurde dann vorsichtig wieder an seine Stelle neben den Regenschirm, den Stock und das Sitzkissen gelegt, und die würdige Frau fühlte sich jetzt wohl und beruhigt in dem Gedanken, alles getan zu haben, was in ihren Kräften stand, sich später keine Vorwürfe und Gewissensbisse machen zu dürfen. Da übrigens der Herr Kommerzienrat nur höchstens 14 Tage auszubleiben gedachte, hielt man auch 3 Koffer mit Hutschachtel und Reisesack für völlig genügend, alle die notwendigsten Gegenstände wenigstens mitzuführen, die nun einmal unbedingt zu Leben und anständiger Kleidung gehörten. Um 10 Uhr abends, bis zu welcher Zeit er jedes Mal zu Bette ging, mochte er sich befinden, wo er wollte, war alles beendet. Am nächsten Morgen 11 Uhr mit der königlichen Eilpost für so und so viel Taler Fahrgebühren und etwa das Dreifache an Überfracht nach Burg Kunststadt befördert zu werden, von wo er sich entschlossen hatte, die Eisenbahn zu benutzen, um nach München zu gelangen. Nun war die Post dazu bestimmt, sich am nächsten Morgen dem ersten Zuge nach der Hauptstadt des Landes anzuschließen. Aber Herr Mahlhuber hätte dann die Nacht durchfahren müssen, etwas, was ihm nicht im Traume einfiel. Er wollte seine Gesundheit nicht mutwillig zum Fenster hinauswerfen. So sich genau erkundigend, welche Station der Postwagen etwa um 9 Uhr abends erreichen würde, dort ein gehöriges Abendbrot zu bekommen und zu übernachten, nahm er bis dorthin Passage, und als der Eilwagen von so und so kommend 10 Minuten vor 11 etwa unter dem schmetternden Ei, du lieber Augustin, des Postillons durch Giedelsbach rasselte, die Pferde zu wechseln und etwaigen Passagieren Gelegenheit zu geben, eine Tasse sehr dünne Bouillon zu trinken, ging Herr Kommerzienrat Mahlhuber von seinem ganzen Gesinde wie der nächsten Nachbarschaft und einigen Neugierigen begleitet auf die Post, wo er schon seinen Schein gelöst, sein Gepäck abgeliefert hatte, und setzte sich auf seine Nummer, die linke Ecke des Rücksitzes Nummer 2, neben eine etwas stattliche und wohl eingepackte Dame mit grünseidenem Hute und schwarzem Schleier. Gleich darauf nahm noch ein anderer, trotz des warmen Wetters in einen großen wollenen Shawl eingepackter Herr, den dritten Platz in der rückwärts fahrenden Ecke ein. Den übrigen Teil mit Nummer 4 und 6 für die diversen Hutschachteln, Kästchen, Bündel und Necessaires der Dame freilassend, die hier alles aufgehäuft und in Besitz genommen hatte. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Klaus Missfeld.